Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Maribor, Mittwoch, 21. November, 1500 Menschen. Maribor, Montag, 26. November, 10.000 Menschen, 31 Verhaftete, alle am nächsten Tag entlassen. Gott auf je, das bedeutet, sie sind alle fällig. Dieser Slogan wurde zum Symbol eines sich seit Ende November schnell über ganz Slowenien verbreitenden sozialen Aufstands, der noch immer anhält. Der Protest richtet sich gegen das politische Establishment, gegen den Sparkurs im Zuge der Krise und in manchen Orten gegen den Kapitalismus an sich. Wir führten Ende Dezember ein Interview mit Ramona, einer Genossin der FAO, der Anarchistischen Föderation in Slowenien, die aus erster Hand von den Massenprotesten berichten kann. Und am Ende der Sendung berichten wir noch darüber, was sich im Januar ereignet hat. Bei diesen Protesten, die am 21. Januar begannen, gab es innerhalb eines Monats etwa 47 Demonstrationen in 35 verschiedenen Städten bzw. Dörfern. Mehr als 75.000 Menschen gingen dabei auf die Straße. Das ist ein einmaliger Vorgang. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, wenn BasisaktivistInnen zuvor in Ljubljana eine Demo organisierten und 200 Leute kamen, dann waren das richtig viele. Es handelt sich also jetzt um ganz unglaubliche Ausmaße. Und was noch bedeutsamer ist, der größte Protest ereignete sich nicht einmal in der Hauptstadt Ljubljana, sondern in einem kleineren Ort, in Maribor. An einer dieser Demos nahmen mehr als 20.000 Menschen teil. Bislang hat es in Slowenien überhaupt nur zwei Demonstrationen gegeben, zu denen mehr Menschen gekommen sind. Und diese beiden Demos in Ljubljana wurden von offiziellen Gewerkschaften organisiert und die Leute von überall her angekarrt. Solch einen lokal verankerten Protest hatte Slowenien noch nie gesehen. In praktisch jedem Dorf gab es kleine Proteste, bei denen lokale Probleme angesprochen wurden. Das lässt sich mit nichts vergleichen, einfach weil es das vorher noch nie gegeben hat. Ljubljana, Dienstag, 27. November, 1000 Menschen. Jesenice, Mittwoch, 28. November, 200 Menschen. Kran, Donnerstag, 29. November, 1000 Menschen, 2 Verhaftete. Slowenien ist ein wirklich kleines Land, wo gerade mal 2 Millionen Menschen leben. Es gibt praktisch nur 2 größere Städte. Die Hauptstadt Ljubljana mit 300.000 EinwohnerInnen und die Alpenstadt Maribor, die halb so groß ist. Slowenien ist das viertkleinste Mitgliedsland der EU und nicht einmal halb so groß wie Dänemark. Die restliche Bevölkerung verteilt sich auf kleinere Orte und Dörfer. Es geht also sehr stark um lokale kleine Gemeinschaften. Die meisten Menschen leben im ruralen, nicht im urbanen Raum. Der wohl wichtigste Zug der Proteste ist, dass sie völlig dezentral sind. Sie sind spontan, sie sind horizontal, sie sind nicht autoritär, sie haben keine Führungspersonen. Sie erkennen keine Führungspersonen an. Ljubljana, Freitag, 30. November, 10.000 Menschen, 33 Verhaftete, 17 Verletzte. Koper, Freitag, 30. November, 300 Menschen. Doch wie kam es überhaupt zu diesem Protest? Alles begann in Maribor. Der dortige Bürgermeister hatte auf den wichtigsten Kreuzungen der Stadt durch eine Privatfirma Radarfallen aufstellen lassen. Die Einnahmen durch die Knöllchen sollten dann an die Firma gehen, da diese die Geräte in Kooperation mit der Stadt aufgestellt hatte. In nur wenigen Tagen hatten unzählige Menschen Knöllchen wegen Geschwindigkeitsübertretung bekommen und eines Nachts wurden dann die Hälfte der etwa 20 Radarfallen einfach abgefackelt. Ramona beschreibt, was dann passierte. Dann explodierte die Stimmung plötzlich. Am ersten Tag, wir nennen ihn den ersten Aufstand von Maribor, wurde über Facebook zu einer Versammlung aufgerufen. Aber da kamen nicht übermäßig viele Leute, etwa 1500 Menschen. Wobei das für Maribor, das wahrlich keine Proteste gewöhnt ist, dann doch eine ganze Menge Leute waren. Sie kamen zusammen und verlangten den Rücktritt des Bürgermeisters. Aber bereits bei diesem ersten Protest wurde klar, dass es den Leuten keineswegs nur um diese Radarfallen und die Knöllchen ging, sondern um die ganze allgemeine Situation in Slowenien und in ihrer Stadt. Sie sind die Korruption leid. Sie wollen keinen Staat, der ihnen keine grundlegende Sicherung für ihr Leben und ihre Entfaltung bieten kann, etc. Kurzum, bei diesem ersten Protest, der sich dann auf ganz Slowenien ausweitete, entschieden die Menschen, dass sich ihr Ärger auf alle PolitikerInnen bezog, die alle weg müssten, alle, vom ersten bis zum letzten. Nova Gorica. Freitag, 30. November, 800 Menschen. Novo Mesto, Freitag, 30. November, 300 Menschen. Velenje, Freitag, 30. November, 500 Menschen. Der Aufstand verbreitete sich im Laufe des Dezembers über ganz Slowenien. Geprägt war er von Versammlungen in den Städten und Dörfern. Aber natürlich gab es auch Versuche von Oppositionsparteien und auch Gewerkschaften, sich an die Spitze der Proteste zu stellen. Doch die Menschen ließen das nicht zu. Wir fragten Ramona, warum. Diese DemonstrantInnen verhandeln weder mit lokalen Behörden noch mit dem Premierminister. Sie gehen keine Kompromisse bei ihren Forderungen ein. Sie fordern, dass alle fällig sind, weil alle PolitikerInnen schlecht sind, weil das System schlecht ist. Natürlich haben die Aktionen auf der Straße sehr heterogene Anliegen. Es gibt eine Menge Leute, die darauf hinweisen wollen, dass es für sie nicht okay ist, wenn es derart lange Wartezeiten vor Gericht gibt, dass der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert etc. Forderungen, die in diesem Sinne also nicht wirklich radikal, geschweige denn revolutionär sind. In manchen Städten hat der Protest allerdings einen klaren antikapitalistischen, antistaatlichen Charakter. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass AnarchistInnen involviert sind, aber nicht nur. Wir müssen ganz klar festhalten, dass dieser Protest weit über jeden Versuch hinausgeht, den AktivistInnen je in Richtung einer Massenbewegung gegangen sind. Diese Bewegung reicht weit über die Szene in Slowenien hinaus. Die Beteiligung an der Bewegung stellt daher auch für AktivistInnen eine große Herausforderung dar. Auch deshalb, weil alles dezentral abläuft und das einen ganz und gar desorganisierten, jedoch niemals chaotischen Eindruck macht. Die Menschen experimentieren mit vielen verschiedenen Formen direkter Demokratie, sei es im Internet oder auf den Versammlungen. Dieser Prozess kann natürlich sehr frustrierend sein. Auf der anderen Seite handelt es sich bei diesen Versuchen in direkter Demokratie um das Spannendste, was wir in den letzten Jahrzehnten erleben konnten. Nach dem folgenden Musikstück widmen wir uns weiteren Themen zu, wie dem Hintergrund der Proteste, dem Protestieren selbst, aber auch der Reaktion des Staates. Die Musik stammt übrigens von Aktivna Propaganda, einer Anarcho-Hardcore-Band, die uns freundlicherweise die Musik für diesen Beitrag zur Verfügung gestellt hat. We'll be right back. Ajdovština, Freitag, 30. November, 200 Menschen. Trbovje, Freitag, 30. November, 300 Menschen. Krško, Samstag, 1. Dezember, 300 Menschen. Maribor, Montag, 3. Dezember, 20.000 Menschen, 160 Verhaftete, 38 Verletzte. Im Allgemeinen können und müssen die Proteste in Slowenien wohl im Rahmen der Krise gesehen werden. Aber es gibt auch Aspekte, die mit der Entwicklung Sloweniens zusammenhängen. Um zu verstehen, was zurzeit in Slowenien passiert, müssen wir das größere Panorama betrachten. Wir müssen mindestens 10 bis 20 Jahre in die Vergangenheit blicken. Slowenien gewann 1991 nach einem kurzen Krieg seine Unabhängigkeit vom mittlerweile ehemaligen Jugoslawien und hatte sofort diesen Übergang vom Sozialismus bzw. Staatssozialismus zum Kapitalismus bzw., um exakt zu sein, zum neoliberalen Kapitalismus, den wir heute haben. Seit 2008 bzw. 2009, als die Krise Slowenien traf, mussten die Menschen immer mehr Einschnitte in die sozialen Systeme erleben. Vom Gesundheitswesen über das Bildungswesen bis hin zu ihren Renten. Die Menschen hatten in einer Gesellschaft gelebt, die sehr viel gerechter war. Der immer größer werdende Graben zwischen ganz wenigen, extrem reichen Menschen und den großen Massen, die immer ärmer werden, fällt immer stärker ins Auge. Während es in wirtschaftlichen Krisen immer zuerst die Armen waren, das heißt die untere Mittelschicht und die Arbeiterklasse, die zuerst betroffen waren, weitet sich das jetzt auch auf den Großteil der Bevölkerung aus, also auf die sogenannte Mittelschicht. Natürlich fragten wir auch konkret danach, wer da eigentlich protestiert. In Bezug auf das Alter treffen wir Leute, die ganz jung sind, bereits ab 14, 15. Natürlich gibt es auch Kinder, die von ihren Eltern mitgebracht werden. Es gibt junge Familien, aber auch RentnerInnen, alte Menschen, Studierende, viele ArbeiterInnen und auch viele aktive, lautstarke Frauen. Das sollte vielleicht noch besonders hervorgehoben werden. Und es protestieren auch viele MigrantInnen. Deren zweite und dritte Generation wurde im Laufe der Jahre systematisch an die Ränder der Gesellschaft gedrängt und wegen ihrer Herkunft stigmatisiert. Viele dieser Leute waren jetzt aktiv an den Ausschreitungen gegen die Polizei beteiligt, die es ebenfalls in dem Ausmaße noch nie in Slowenien gegeben hat. Wasserwerfer etwa sind bei diesen Protesten zum ersten Mal überhaupt in Slowenien eingesetzt worden. Es gab auch viel Kritik an der Polizei wegen ihrer extremen Gewaltanwendung gegen die Protestierenden. Wenn wir uns den wirtschaftlichen Hintergrund der Protestierenden anschauen, können wir definitiv sagen, dass es sich dabei um die untere Mittelschicht und die Arbeiterklasse handelt und natürlich, falls wir den marxistischen Begriff verwenden möchten, um das Lumpenproletariat. Sprich, es handelt sich um all jene, denen alles genommen wurde, denen bereits seit einiger Zeit alles genommen wird und um Leute, die erst jetzt diese Situation erleben müssen, die sich, wie bereits einleitend gesagt, tagtäglich verschlimmert. Ljubljana, Montag, 3. Dezember, 6.000 Menschen. Celje, Montag, 3. Dezember, 3.000 Menschen, 15 Verhaftete. Ptuj, Montag, 3. Dezember, 600 Menschen. Ravne na Karoškem, Montag, 3. Dezember, 500 Menschen. Die Repression wurde ja bereits erwähnt. Wie viele Menschen wurden denn bislang insgesamt festgenommen? Es wurden mehr als 300 Menschen während der Ausschreitungen verhaftet. Vor jedem Protest gab es verstärkte Patrouillen rund um den Kundgebungsort. Sie nahmen dabei einfach willkürlich Menschen fest, die ihnen verdächtig vorkamen. Eine Menge Leute wurden verhaftet, weil sie irgendetwas dabei hatten, was als verdächtig angesehen wurde, wie etwa einen Böller. Mittlerweile wurden alle Festgenommenen freigelassen, aber bei manchen der Freigelassenen wurde folgende Methode angewendet. Sobald Proteste an ihrem Wohnort angemeldet wurden, wurden sie einfach präventiv in Haft genommen, weil ihnen vorgeworfen wurde, sie würden ihre Aktionen wiederholen, oder zumindest das, was der Staat ihnen vorwirft. Doch die Bewegung reagiert auch auf die zunehmende Repression. Es gibt viele Solidaritätsaktionen vor den Gefängnissen, vor dem Innenministerium und so weiter. Es gibt sogar Leute, die sich selbst als TeilnehmerInnen der Proteste anzeigen und öffentlich fordern, dass sie ebenfalls verhaftet werden. Auf diese Weise versuchen sie, ein Statement der Solidarität gegenüber den Verhafteten zu geben. Kopa, Donnerstag, 6. Dezember, 1000 Menschen, 2 Verhaftete. Kranj, Donnerstag, 6. Dezember, 500 Menschen. Isola, Donnerstag, 6. Dezember, 50 Menschen. Murska Sobota, Freitag, 7. Dezember, 3000 Menschen. Die Frage, die sich natürlich Ende Dezember stellt, nach einem Monat voller Proteste und fast täglicher Kundgebungen, ist natürlich die nach den Perspektiven. Welche Perspektiven siehst du für den Aufstand? Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass wir uns an einem Scheideweg befinden in Bezug darauf, was passieren wird. Am 21. Dezember waren sehr viele Leute in Ljubljana. Es war ein großer Protest, ein starker, politisch starker Protest mit klaren Forderungen. Aber das Problem ist, dass jetzt viele Leute müde werden. Der Staat übt einen enormen Druck aus. Okay, was sind eure Forderungen? Schickt jemand, der mit uns verhandeln kann. Und dazu kommt auch die konstante Bedrohung durch die Staatsmacht, die das Bild von Linksextremistinnen heraufbeschwört, indem sie den Leuten in Metelkova Molotows unterschieben, etc. Wir sehen uns also einer Kombination dieser beiden Dinge gegenüber, einem ideologischen Druck und den im höchsten Maße repressiven Apparat, der ihnen zur Verfügung steht. Bei manchen Leuten zeigt das bereits Wirkung. Sie haben das Gefühl, jemanden zum Verhandeln schicken zu müssen und dass sie der Regierung Forderungen übergeben müssten. Es gibt jedoch auch genug Leute, die sagen, nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind hier für einen politischen Raum und für einen Prozess, bei dem wir uns praktisch zunächst erst einmal kennenlernen müssen, neue soziale Beziehungen aufbauen müssen, jenseits des Kapitalismus, jenseits aller Ausbeutung. Und das ist das, was wir hier tun. Das ist die Alternative, die wir Ihnen vorstellen sollen. Doch das ist nicht die Art Alternative, die mit einer Regierung ausgehandelt werden kann, da sie über Regierungen hinausgeht und über den Staat hinausgeht. Was gerade wohl am wichtigsten ist, sind die Versammlungen, die aktuell in Maribor und Ljubljana stattfinden. Bohinska, Bystrica, Freitag, 7. Dezember, 50 Menschen. Ajdovščina, Freitag, 7. Dezember, 150 Menschen. Ljubljana, Freitag, 7. Dezember, 3000 Menschen. Nova Gorica, Samstag, 8. Dezember, 300 Menschen. Brežice, Sonntag, 9. Dezember, 200 Menschen. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, euch an eine emanzipatorische Weltöffentlichkeit zu wenden, wozu würdet ihr aufrufen? Ich denke nicht, dass es an uns ist, zu irgendwelchen Aktionen aufzurufen, zumindest zum derzeitigen Augenblick. Ich denke jedoch, dass es wichtig ist, Informationen darüber zu verbreiten, was gerade in Slowenien passiert, weil die Leute, die auf den Straßen sind oder im Gefängnis, dadurch nicht allein gelassen werden und es einen konstanten Druck auf die Regierung gibt, wie sie mit diesen Leuten umgehen. Es wird dadurch für sie sehr viel schwieriger, alles unter den Teppich zu kehren, wie sie es bislang versuchen. Das Wichtigste ist allerdings, eure lokalen Kämpfe weiter voranzubringen. Denn Veränderung kann im Endeffekt ja nur transnational vonstatten gehen. Was ist also seit dem Dezember passiert? Die größte Demonstration im neuen Jahr gab es am 11. Januar. Die Demonstrationen, auch kleinere, gehen unvermindert weiter, weil neue Fälle von Korruption auf höchster Regierungsebene aufgedeckt wurden. Die staatliche Antikorruptionsbehörde wirft Regierungschef Janša Korruption vor, da dieser die Herkunft von 210.000 Euro auf seinem Privatkonto nicht klären konnte. Darüber ist die Mitte-Rechts-Koalition mittlerweile zerbrochen, die Regierung steht momentan ohne eigene Mehrheit im Parlament da. Doch was passiert auf der Basisebene? Unsere Genossinnen berichten, dass es weiterhin regelmäßige öffentliche Versammlungen in Ljubljana und Maribor gibt und dass jetzt eine dritte solche in Koper am Entstehen ist. Die Leute besprechen dort die momentane Situation und wie sie den Widerstand weiterführen möchten. Das Ganze auf Grundlage der bisherigen Prinzipien: direktdemokratisch, selbstorganisiert, horizontal und antiautoritär. Es gibt immer mal wieder Versuche, aus der Bewegung eine Partei machen zu wollen, sowie Ansätze, das Ganze nationalistisch ausschlachten zu wollen. Aber wie uns unsere Kontakte versichern, sei dies bislang erfolgreich abgewehrt worden. Am 8. Februar soll nun die dritte große Demonstration in Ljubljana stattfinden. Die Regierungspartei reagierte darauf mit dem Aufruf zu einer eigenen Demonstration am selben Ort und zur selben Uhrzeit. Doch die Menschen in Slowenien möchten sich nicht länger einschüchtern lassen. Während die bürgerlichen Medien, auch hierzulande, sich Sorgen darüber machen, was denn nun aus dem sogenannten Reformprozess werden wird, setzen wir auf einen Diskussionsprozess der selbstorganisierten, lokal verwurzelten Versammlungen, die Entwürfe für ein Leben jenseits von Staat und Kapitalismus andenken und vielleicht auch anfangen umzusetzen. Wir sind jedenfalls gespannt, was noch alles passieren wird.